Über zwei neue Filme wollen wir jetzt sprechen, die in den Kinos anlaufen in dieser Woche. Anke Lewicke hat diese Filme gesehen. Guten Abend, Frau Lewicke. Guten Abend. Stieg Larssons Millennium-Trilogie, das war ja ein weltweiter Erfolg. Auch die dazugehörigen Leinwand-Adaptionen, die haben ja Zuschauer in Massen in die Kinos gelockt. Und dennoch gibt's jetzt schon ein Remake. Der US-amerikanische Regisseur David Fincher hat den ersten Teil, Die Verblendung, neu verfilmt. Was hat denn Fincher daran gereizt? Naja, wenn man sich die Filme oder besser die Thriller von David Fincher anschaut, mit denen er bekannt geworden ist, also Seven um einen Serienkiller oder Fight Club, dann muss man ja schon feststellen, dass Fincher so ein Mann ist für die Abgründe der menschlichen Seele, dass er vor keiner Perversion zurückschreckt, vor keiner Grenzüberschreitung. Und da bietet sich ja dieser Stoff von Stieg Larsson geradezu an. Also es geht ja um private Vergeltung, um Traumata, die lange zurückliegen, und um eine Mordserie, die von der Vergangenheit bis in die Gegenwart zieht. Also wie gesagt, das ist ein guter Stoff. Und man kann auch sagen, das Ergebnis ist ein spannender, unterhaltsamer Thriller. Daniel Craig als in seiner Ehre gekränkter Wirtschaftsjournalist und auch Rooney Mara als Hackerin Lisbeth Sander sind ein gutes Gespann. Und ich frage mich dennoch, was hat David Fincher eigentlich gereizt? Also sein ureigener Blick, den er sonst immer hat, der fehlt mir hier. Also ganz gut, aber könnte man das umschreiben, was Sie gesagt haben, Frau Lewicke? Können Sie das konkretisieren? Was fehlt Ihnen an diesem Film? Ja, ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum er den Stoff eigentlich nicht von Stockholm, von Schweden in die USA geholt hat. Weil die USA ist seine Kultur, dort kennt er sich aus. Und ich meine, der Stoff, der Fall geht ja bis in die Nazi-Zeit zurück. Aber diese historische Dimension bleibt eigentlich nur Kulisse, wie diese ganze europäische Kultur oder in diesem Zusammenhang sollte ich wohl besser von Unkultur sprechen, einfach nur so ein Hintergrund bleibt. Es sieht sich ganz gut an, aber es wird nie so greifbar. Und wenn es um so explizite Szenen geht, wie eben die Vergewaltigung von Lisbeth, dann denkt man mehr darüber nach, dass das handwerklich gut gemacht ist, als dass es verstörend wirkt. Also er hält sich schon an das Originalbuch, aber den Mehrwert von David Fincher, den sehe ich einfach nicht. Also ich bin da einfach rausgegangen, aber verstört war ich nicht. Die Verblendung verfilmt, neu verfilmt von David Fincher. Auch in dem zweiten Film Polizei Adjektiv, den Sie uns vorstellen, Frau Lewicke, geht es um Ermittlungen. Doch in Rumänien scheint es ein bisschen weniger dramatisch zur Sache zu gehen, wenigstens wenn man sich die Inhaltsangabe zu dem Film von Corneliu Porumboiu durchliest. Ja, stimmt. Im Polizei Adjektiv geht es um einen jungen Polizisten, der heißt Chrissy, und der soll einen Schüler überwachen, der einen Joint geraucht hat. Und schnell stellt der Polizist fest, der ist kein Dealer, der verschenkt nur ab und an mal Dope, raucht auch gar nicht so viel. Und dann fragt er sich, warum soll ich den denn überwachen? Weil es gibt trotzdem in Rumänien 3 Jahre Haft für Rauchen. Steht das in einem Verhältnis? Und das ist so ein ganz kleiner Fall, aber über diesen kleinen Fall fängt eben der Polizist an, über das Rechtssystem in Rumänien nachzudenken. Ob das ein gerechtes Rechtssystem ist. Und überhaupt gehört dieser Regisseur zu einer Gruppe junger rumänischer Filmemacher, die sich eben in dieser recht jungen Demokratie in Rumänien noch immer wieder umschauen, diese Zustandsbeschreibungen liefern. Und das macht er eben anhand dieses Falls. Und man sieht ihn auch immer wieder mit seinem Vorgesetzten reden. Und dann hat man auf einmal das Gefühl, die Strukturen von der Diktatur sind doch auch immer noch da. Und dadurch kriegt der Film so eine ganz eigenwillige Spannung. So viel zum Inhalt dieses Films. Wie ist der denn gemacht? Ist der so erzählt wie so ein klassischer Polizeithriller? Ach nee, man darf jetzt keine Musik erwarten, die die Spannung voranpeitscht. Es gibt auch keine schnellen Schnitte. Ganz im Gegenteil, das sind ganz lange Einstellungen. Und wenn man bei diesen Überwachungen sieht man auch nie den Horizont oder den Himmel. Dadurch gibt es so eine Enge. Und ich finde die Position des Zuschauers auch so ganz interessant. Wir werden ja zum Überwacher des Überwachers. Also wir sind ja ständig in seiner Perspektive mit drin und deshalb gehen wir auch in seinen Diskurs mit rein. Also wir sind plötzlich keine Unbeteiligten mehr, sondern wir fangen auch genau wie er an, über dieses Rechtssystem nachzudenken. Was ist gerecht, was ist ungerecht? Und deshalb hat der Film eben im Gegensatz zu David Finchers Film so einen Nachhall, weil einen die Fragen noch lange begleiten. Polizei Adjektiv, so heißt diese rumänische Produktion, gedreht von Corneliu Porumboiu. 2 neue Filme, die in dieser Woche in die Kinos kommen. Anke Lewicke, Dankeschön.